Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. So, dann gestern haben wir angefangen über die Methode von Anapanasati und nach der Erklärung, wie wir es in der Theravada-Tradition finden. Ich basiere mich da auf Visuddhimagga und auch Patisambhidhamagga. Patisambhidhamagga vielleicht behandelt das Thema von Anapanasati am ausführlichsten. Was ist die Besonderheit von der Theravada-Methode von Anapanasati? Das müssen wir sehr klar verstehen. Für diejenigen, die schon lange Zeit Anapanasati geübt haben und wollen sich dann mit diesen tieferen Aspekten von der Praxis beschäftigen, mit pranischem Körper und so weiter, mit den Energien, es hat auch mit Qigong zu tun, dann lässt sich die chinesische Methode empfehlen. Aber wenn Ziel von der Praxis ist, Erreichen von den Versenkungen, die sehr nützlich sind für Vipassana und für alle andere eigentlich Sorten von Meditation, die im Buddhismus geübt wurde. Die Versenkungen ist eigentlich traditioneller Weg. Das gab vor Buddha schon, die so alt ist wie Yoga vielleicht. Und das ist der traditionelle Weg für Entwicklung der Konzentration, der tiefe Konzentration. Und tiefe Konzentration, wie ich gesagt habe, eigentlich war in der alten Zeiten nicht mehr leider heute auch die Voraussetzung für Erziehung, für Lernen, indem man alles auswendig lernen musste. Und wenn der Geist nicht Fähigkeit hat zur Konzentration, er erinnert sich an nichts. Obwohl wir lesen viele Sachen. Wenn jemand fragt, was du gelesen hast, was ist Inhalt, wir werden bestimmt Schwierigkeiten haben, indem wir ohne konzentrierten Geist lesen. Wenn man mit konzentriertem Geist liest, und es gibt noch solche Fälle sogar heute, dann er kann sogar den ganzen Inhalt von dem Buch wiederholen. In Burma zum Beispiel, und mir wurde gesagt, auch in Tibet, gibt es noch einige Mönche, die sogar ganze Tripitaka, Vinaya, Suttas und Abhidhamma auswendig gelernt haben. Können Sie das vorstellen? Für uns, die moderne Erziehung haben, ist das natürlich unvorstellbar. Aber das sind das ist mehr als 100 Bücher auswendig lernen. Und Sie brauchen dann, als ich immer Indien-Student war, in Nalanda gab es ein Sadhu, ein Hindu-Yogi, der konnte auswendig alle Sutras von Sanskrit-Grammatik und sogar die Kommentare von Patanjali auswendig, von Anfang bis Ende, von Ende bis Anfang. Er saß unter dem Baum, ging in Samadhi hinein und dann fing er an zu rezitieren. So war die Erziehung früher. Deswegen die Konzentration ist, wenn man im Klaren sein möchte über das, was man macht und schnell lernen möchte und wach bleiben möchte, die Entwicklung von Konzentration ist die Voraussetzung. Und wir haben schon erklärt, das Wesen von Konzentration eigentlich ist die Praxis von Achtsamkeit. Und Achtsamkeit heißt nichts anderes als Gedächtnis. Indem wir völlig erleben, das, was gerade da ist. Wir können das wieder ohne Schwierigkeiten im Geiste wieder entstehen lassen. Dann, wenn der Meditierende, der Yogi, sich erinnert an die Anweisungen von den Lehrern, die der Lehrer ihm gegeben hat, wie er mit den Meditationobjekten umgehen soll, und dann vergisst nicht sein Objekt von Konzentration, dann die Yoga wird sehr leicht zu lernen. Wenn es nicht der Fall ist, dann Yoga für uns wird Quälerei. Warum? Weil am Anfang, wir sind so gewöhnt, besonders der moderne Mensch ist so gewöhnt, er immer, wenn er konzentriert ist, er ist konzentriert, weil er etwas erreichen möchte, etwas fassen möchte für sich selbst. Die Studenten, die für früher habe ich zeitlang als Bibliothekar gearbeitet. Die Studenten, wenn sie für Prüfungen vorbereiten, wenn jemand stört, es geht sogar zu Kampf, Boxen. So sind sie aufgeregt, und weil sie sind daran gewöhnt, wenn sie lernen, sie konzentrieren sich, spannen sich. Und dann alles stört, was nicht da mit dem Ziel entspricht. Aber das ist eben, wir haben erklärt, falsche Konzentration. Wenn wir etwas von Yoga und von Meditation, von Buddhismus lernen möchten, die Voraussetzung ist, dass wir lernen die richtige Konzentration. Und die richtige Konzentration ist, wie wir gestern erklärt haben, mit Klarheit des Geistes, mit Entspannung und mit Klarheit von dem Objekt immer verbunden. Dann das Erlebnis von dem Körper und von dem Geist wird ganz anderes. Und alles, was gemacht wird, wird dann sehr wirksam gemacht werden können. So, und jetzt kommen wir zu Anapanasati, weil für die meisten von uns Anapana ist der Mittel zur Entwicklung von dieser Fähigkeit, von tiefer Konzentration mit Entspannung und mit Klarheit. Und Vorteil von Anapanasati haben wir schon erklärt, in dem Tatsache, dass wir atmen, ist direkt verbunden mit der Tatsache, dass wir Körper und Geist benutzen. Ohne Körper und Geist zusammen gibt es kein Einatmen und Ausatmen. Nur wenn der Körper und Geist zusammen ist, können wir einatmen und ausatmen. Und das machen wir immer, obwohl wir davon nicht bewusst sind. Der Körper atmet immer ein und aus. Das, was wir durch die Nase als Einatmen, Ausatmen spüren, das ist nur grobe Atmung. Die feinere Atmung ist immer da. Und jede Zelle von unserem Körper beteiligt sich an dieser feineren Atmung. Das heißt, unser Körper, in dem Atmung ist nichts anderes als Windelement. Natur von Windelement ist Bewegung. Unser Körper ist eigentlich in Bewegung die ganze Zeit. Aber es ist sehr subtile Bewegung. Es ist so subtil, dass normalerweise wir nehmen es gar nicht wahr. Aber wenn man starke Konzentration hat und es für die tiefere Wahrnehmung benutzt, dann kann man es sehen, eben, dass alles in unserem Körper entsteht und vergeht in jedem Augenblick. Deswegen eigentlich, wir leben im Zustand von Unruhe, weil dieser Zustand von Entstehen und Vergehen ist ein Zustand von Unruhe. Nur wir sind nicht davon bewusst, indem unsere Sinnen nicht entfaltet sind. In der Welt, in der Tat, nicht mal im tiefsten Platz am Boden von tiefstem Ozean finden wir nicht Ruhe. Die Ruhe, Schlüssel, um Ruhe zu finden, ist nicht im Körper, sondern in Geistlichkeit. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Nur wenn der Geist beruhigt ist, kann sich auch die Empfindung von dem Körper beruhigen. Deswegen haben wir gesagt, traditionell im Buddhismus, Shamatha heißt Chitta Bhavana. Chitta Bhavana wortlich bedeutet Geist werden. Wahre Geist, sagt auch Anguttara Nikaya und so weiter, und besonders betont in den Schriften von nördlichen Buddhismus. Wahre Geist ist der klare Geist. Die Befleckungen des Geistes, die Triebungen des Geistes und von Gemüt kommen, wenn durch Kontakt mit den Objekten. Und Objekte sind immer Körperlichkeit. Fast immer, außer also abstrakten Gedanken, die nicht direkt zu Körperlichkeit gehören. Aber die meisten Wahrnehmungen, Empfindungen, die wir haben, sind basiert auf Empfindung von Körperlichkeit. Mentale Prozess, wichtig zu verstehen, nach der buddhistischen Lehre, ist von zwei Sorten. Meiste Zeit, wir erleben erste Sorte, das ist mentale Bewusstsein, das unmittelbar folgt, die Sinnenbewusstsein, hören, riechen, sehen und so weiter. Dann gibt es noch mentale Bewusstsein, wo das Objekt direkt aus dem Geiste kommt. So, wenn wir über abstrakte Dinge nachdenken, was die Wahrheit ist und so weiter, dann sind wir, diese Objekt kommt nicht unmittelbar nach Sinnenerfahrung. Diese zwei Sorten von mentalem Bewusstsein gibt es. Und diese zwei Sorten auch von Meditation gibt es über Objekte, die wir erst mit den Sinnen erfahren haben, dann haben wir das zusammen mit mentalem Bewusstsein gefasst, haben wir ein Bild im Bewusstsein gemacht und darüber wird dann meditiert. Wenn wir über Atmung meditieren, am Anfang wir spüren Einatmen und Ausatmen als Wärme oder Kälte oder Druck an der Berührungsstelle, wo wir Einatmen und Ausatmen spüren. Wenn wir diese Empfindung mit dem Geist erfasst haben, dann allmählich geht diese Sinnenerfahrung zu Hintergrund. Wir werden nicht mehr mit Unterscheidung von Druck, Wärme und Kälte verbunden. Was wir dann da als Objekt haben, ist ein mentales Bild von der Atmung. Und nur auf diesem mentalen Bild von der Atmung dann entwickelt sich weiter die Meditation. Sehr wichtig zu verstehen. Wir haben schon betont, dass Sinnenbewusstsein, das nicht tief in mentalem Bewusstsein gegründet ist, ist immer zerstreuter Zustand von Bewusstsein. Und solche Bewusstsein hat kein Zugang zu Konzentration oder Weisheit. Nur geistige Bewusstsein, mentale Bewusstsein, kann Ruhe und Einsicht entwickeln. So, mit diesem Kenntnis, dann kommen wir wieder zu den vier Übungen, die diesen Prozess von Beruhigung des Geistes mittels Einatmen und Ausatmen nach der Theravada-Lehre erklären. Nicht nach Theravada-Lehre, wir sprechen über Theravada-Interpretation von den vier Übungen. Die vier Übungen sind gleich in nördlichen Traditionen sowie in südlichen Traditionen. Kein Unterschied. Nur Interpretation ist anderes. Und was ist die Besonderheit von der Theravada-Tradition? In der Theravada-Tradition, diese vier Übungen, wir haben gestern nur von den ersten zwei gesprochen, vier Übungen sind Folge von sozusagen drei Aspekten der Praxis. Erster Aspekt der Praxis heißt Zählen. Das ist gemeinsam in allen buddhistischen Traditionen. Man zählt die Einatmung und Ausatmung, damit der Geist sich bei dem Objekt etabliert. Solange der Geist hat sich nicht bei dem Objekt etabliert, wir kommen nicht in Shamatha oder Vipassana hinein. Immer daran denken. Und was heißt kommen in Prozess von Shamatha und Vipassana hinein, haben wir gestern schon erklärt. Das heißt Prozess von Verfeinerung der Atmung. Prozess von Shamatha und Vipassana wird in allen buddhistischen Traditionen erklärt als Prozess von Verfeinerung der Atmung. Und in dem die Atmung ist basiert auf Körper und Geist. Gleichzeitig läuft dann Prozess von Verfeinerung von Körperlichkeit und Geistlichkeit. Parallel zur Verfeinerung von Atmung. Und wenn wir über Atmung meditieren, wir sollen davon völlig bewusst sein. Völliges Wissen davon haben, das ist dann die richtige Achtsamkeit. So, indem wir betrachten mehr Konzentration und Weisheit in Betrachtung von Atmung üben, wir sehen gleich vor unserem inneren Auge, wie sich die Atmung verfeinert. Das ist ein großer Vorteil von dieser Meditation. Das haben wir auch gestern erklärt. Und wir haben auch erklärt, damit man erfolgreich mit Meditation über Atmung ist, besonders für die Anfänger, worauf soll man achten? Erst haben wir erklärt, körperliche Lage, diese Wirbelsäule gerade, dann entspannen. Damit man sich entspannen kann bei Einatmen und Ausatmen, ist es besser für die Anfänger nicht gleich Aufmerksamkeit auf Nasenlöcher zu lenken, sondern erst die Atmung betrachten, wo es am deutlichsten erscheint. Nicht sich gleich zwingen, Bauchdecke oder im ganzen Körper. So, der Geist wird es leichter haben, bei dem Objekt zu bleiben. Wir haben gesagt, manche Lehrer lehren gleich die Konzentration auf einen Punkt zu lenken bei den Nasenlöchern. Und wenn der Meditierende so macht, er ist gespannt und frustriert und dann hat er kein Vertrauen in die Methode. Die Meditierende wird Vertrauen haben in die Methode, wenn er durch die Methode dann Entspannung und Ruhe und Freude empfindet. Dann er allmählich braucht sich nicht mehr zu zwingen, bei der Atmung zu bleiben. Der Geist einfach will da bleiben. Und der Geist dann fängt an, ihn zu schützen, weil er sich wohl fühlt bei der Atmung, er will nicht weg. So, dann, wenn die Fähigkeit des Geistes ist, bei dem Objekt zu bleiben, wenn der Geist konzentriert ist, indem er erfolgreich durch Zählen oder durch einfach sich sagen, ich atme ein, aus, oder Buddho, was immer. Der Meditierende bleibt bei dem Objekt. Dann lenkt er seine Aufmerksamkeit zu den Nasenlöchern und er dann lernt, dass der Geist bleibt bei dieser Berührungsstelle bei den Nasenlöchern, konsequent. Wenn es eine Gewohnheit wird, und es ist wichtig, diese Gewohnheit zu entwickeln, dann wann immer der Yogi Aufmerksamkeit auf Atmen lenkt, es wird mühelos dann an derselben Stelle entstehen können. Wenn man so lange Zeit geübt hat und diese Fähigkeit von Konzentration dort entwickelt hat, im täglichen Leben, wenn viele verschiedene Triebungen des Geistes und Gemüt kommen, er erinnert sich an die Atmung und gleich wird er beruhigt, indem er so schon geübt hat. Und Vorteil von Meditation auf Einatmen und Ausatmen ist besonders, dass unsere Meditationsobjekt begleitet uns überall, was immer wir machen. Die Atmung bleibt mit uns. Wenn es nicht der Fall ist, dann wir meditieren nicht über Einatmen und Ausatmen. In tiefen Zuständen von Meditation, wo wir sind, wenn wir über Atmung meditieren, wir sind immer verbunden, aber dann mit Atmung, aber dann nur mit mentalem Bild von Atmung. Die Atmung wird so verfeinert, dass dann nur ein mentales Bild von Einatmen und Ausatmen bleibt. Und dieses mentales Bild von Einatmen und Ausatmen, sehr wichtig zu verstehen, gehört auch Körperlichkeit. Die Vorstellung von Körperlichkeit oder Rupa, von Form, ist ganz anderes in der indischen Philosophie als im Westen. Zum Beispiel, wenn ich draußen einen Baum sehe, dann schließe ich die Augen, dann der Baum, das ich mit mentalem Bewusstsein vor meinen Augen sehe, das ist auch Körperlichkeit. Wenn ich die Meditation über Elemente studiert habe, und es ist sehr wertvolle Meditation, dann dieses Bild von Baum genauso wie draußen wird dann zerfallen in Kalapas. Und dann die Erfahrung von dem Baum wird ganz anderes. Und die Kalapas dann haben auch verschiedene Zustandteile von Elementen, vier Elementen. Und was deriviert von den vier Elementen ist, Farbe, Geruch, Geschmack und so weiter. Dann kommen Sie zu dem, was Theravada Abhidharma, die Paramatas, die höchste Realitäten in der Welt. Es gibt zwei höchste Realitäten in der Welt und außer der Welt. In der Welt, die wahren Realitäten sind die Elemente, was deriviert ist von den Elementen. Dann Empfindungen und so weiter, alle verschiedene mentale Faktoren, die eigene Eigenschaften haben. Wenn man die eigene Eigenschaften studiert hat, dann kann man sie auch sehen im Prozess von Entstehung und Vergehen in jedem Augenblick. Das ist dann Vipassana. Das ist dann Vipassana als höhere Ebene, auf Ebene von den höchsten Realitäten in der Welt. So, zurück zur Atmung. Ein erster Schritt, zählen. alles schon gerechnet. Zählen. Wir zählen, damit wir bei dem Objekt bleiben. Nächster Schritt, wenn wir erfolgreich sind mit Zählen und der Geist bleibt bei dem Objekt, ist Anugamana. Anugamana heißt verfolgen. Das heißt, jeder Atemzug wird von Anfang bis Ende verfolgt. Und die Theravada-Tradition, Besonderheit von Theravada-Tradition, dass sie nicht im nördlichen Buddhismus finden. Dritter Schritt heißt Fusana. Fusana heißt berühren. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Verfolgen und berühren ist ein Prozess, nicht zwei Prozesse. Und wo verfolge ich und berühre ich Einatmen und Ausatmen? Ich verfolge und berühre Einatmen und Ausatmen an der Berührungsstelle. Diese Berührungsstelle heißt Anapana Nimitta. Nimitta kann man als Abbild oder als Zeichen übersetzen. Und wer nimmt Abbildung oder Zeichen wahr, das ist dann mentale Bewusstsein. Wenn die Abbildung oder Zeichen von Einatmen und Ausatmen klar wird, der Geist wird sich beruhigen. Wenn es nicht klar wird, der Geist wird sich eben nicht beruhigen. Warum? Weil der Geist bleibt nur bei einem klaren Objekt. Bei unklaren Objekt eben bleibt der Geist nicht. Er entweder wandert oder senkt. Und das sind die Hindernisse, die zu beseitigen sind im Prozess von Verfeinerung, von Atmung und von dem Geist, das Atmung betrachtet, und von dem Körper, der Grundlage ist für die Erfahrung von Einatmen und Ausatmen. Jetzt in Visuddhimagga, in dem es für diese Tradition so wichtig ist, finden Sie, ich glaube, sogar vier Beispiele zu erklären, wie der Geist bleibt an der Berührungsstelle, an Anapana Nimitta, nicht verfolgt die Atemzüge innerhalb des Körpers und außerhalb des Körpers, sondern bleibt stabil auf einem Ort, nämlich auf Anapana Nimitta. Beste Beispiel dafür wahrscheinlich ist Beispiel von einem Tischler, das ein Brett zähen möchte, sägen möchte. Was macht ein geschickter Tischler, das ein Brett sägen möchte? Er legt das auf eine ebene Stelle. Dann er macht ein Zeichen da. Dann er nimmt die Säge. Und er verfolgt nicht die Säge nach vorne, nicht nach hinten. Er bleibt mit der Konzentration an der Stelle, dass er markiert hat, wo die Zähne von der Säge das Brett berühren. Wenn er da bleibt, sagt Patisambhidhamagga, dann seine Bemühung wird erfolgreich. Sein Praxis wirkt erfolgreich und er kann dann zu mehr und mehr Exzellenz in der Praxis kommen. Und seine Bemühung ist, was für Bemühung ist Bemühung, den Geist zu konzentrieren, Einspitzigkeit bringen. Läutern, dass er klar scheinen wird. Wenn der Geist klar scheinen wird, das Objekt der Betrachtung wird auch klar, dann mentale Bild von dem Atmung klar erscheint in Form von Farbe oder Licht. Dann sein Praxis wird erfolgreich, er geht in Versenkung ein, indem er das mentale Bild von Atmung stabilisiert hat und vereinigt sich damit. Und dann er geht zu Exzellenz, indem er dann auf Grundlage von Versenkung dann Vipassana übt. Und dann kann er sich mittels von Konzentration über Einatmen und Ausatmen völlig befreien. So wird erklärt, diese Meditation in den Schriften. Damit wir das verstehen, also wir sollen verstehen diese zwei nächsten Schritte nach Zählen. Anugamana, verfolgen, und Fusana, berühren. Beide Schritte, dann in der Theravada-Tradition, ist eigentlich ein Schritt. Die kann man nicht als getrennt betrachten. Wenn Sie die Interpretation von dem nördlichen Buddhismus studieren, Sie finden nicht Fusana, berühren. Nur drei Schritte. Warum? Weil man meditiert über Atmung in der ganzen Körper. Und nächster Schritt ist dann Tapana. Tapana heißt wörtlich Stapana, platzieren. Das heißt, der Geist oder Bewusstsein platziert sich an dem verfeinten Bild von dem Atmen und vereinigt sich damit. Das ist dann Zustand von Samadhi. Die Sie jetzt vorbereiten möchten, indem Sie richtig über Einatmen und Ausatmen meditieren. Dann, wir haben gestern erklärt, die zwei ersten Übungen. Man wird mit Weisheit völlig klar und bewusst darüber, ob der Einatmen oder Ausatmen lang ist oder kurz ist. Dafür dann bleibt man immer konsequent bei der Atmung. Erst die Anfänger halt machen das durch Wille. Es lässt sich schwer zu vermeiden, indem sie es, wir sind so, unsere schlechten Gewohnheiten, die mit dem Ich und was uns gehört verbunden ist, sind, dass wenn wir entscheiden etwas, es muss so sein. Das ist die schlechte Gewohnheiten, dass besonders der moderne Mensch hat, so bringt so klar zum Ausdruck. Er denkt, was ich will, muss so sein. Oder wie es gemacht ist, so muss es gemacht werden. Das ist richtig, das ist nicht richtig. Wenn das nicht richtig ist, dann gleich, man ärgert sich. diese Gewohnheiten dann allmählich kann man bisschen schwächen, indem man richtig meditiert. Man sieht dann allmählich, dass bloß durch Wille kommt man nicht zu Klare. Man braucht Achtsamkeit und Wissensklarheit, damit man sich entspannt und damit der Geist Klarheit bekommt. Aber am Anfang ist es schwer. Deswegen am Anfang die Meditierenden versuchen und müssen es machen, durch einfach Wille bei Meditationsobjekt zu bleiben. Allmählich, indem sie machen, sie sehen, dass es nicht einfach so geht. Und indem sie weiterzählen und versuchen, dann entwickelt sich die Fähigkeit von Achtsamkeit. Wenn Achtsamkeit klar zum Ausdruck kommt, dann braucht man nicht mehr bloß durch Wille etwas machen. Man macht das dann mit Wissensklarheit. Und dann die Wille geht in den Hintergrund. Wenn Achtsamkeit da ist, dann nächster Schritt kommt in der Meditation. Man kann, das heißt, Sabbakaya Patisamvedi Asasisamiti Sikhati, Sabbakaya Patisamvedi Pasasisamiti Sikhati. Ich atme ein und ich lerne. Sikhati, das heißt, ich lerne. Lernen ist dann ein Fortschritt. Wenn man Fortschritte macht, man lernt. Wenn man keine Fortschritte macht, man lernt eben nicht. Deswegen, der Bodhisattva ist ein ewiger Student, der immer Fortschritte, bis er Zustand von Buddha erreicht hat, machen möchte. Und es gibt immer so viel zu lernen. Man wird nie satt. Und lernt man wie? Sabbakaya Patisamvedi. Ich werde lernen bei Einatmen und Ausatmen den ganzen Körper wahrzunehmen. Den ganzen Körper klar zu empfinden. Und was heißt ganze Körper? Ganze Körper heißt eigentlich drei Körper. Körper von Einatmen und Ausatmen. Das ist auch ein Körper, weil Körper ist etwas, was von Teilen besteht. Atmung ist auch ein Prozess. Deswegen ist es ein Körper. Alles, was Prozess ist, ist Körper. Mentale Körper und physische Körper. Dann erster Körper ist Objekt. Einatmung und Ausatmen, das ein Prozess ist, deswegen heißt es Körper. Er sieht von Anfang bis Ende jeder Atemzug. Dann er sieht den ganzen Körper von Geistlichkeit, den Geist, das jeden Zug von Einatmen und Ausatmen verfolgt, mit voller Klarheit. Wenn in diesem Geist das Einatmen und Ausatmen betrachtet, entsteht Tendenz zu zerstreuen oder Tendenz zu senken. Er korrigiert das an der Stelle. Er lässt es nicht fortzusetzen. Wenn Tendenz zu senken entsteht am Anfang oder Mitte oder Ende von der Einatmen- oder Ausatmenzug, er nimmt das gleich wahr und beseitigt es? Wie werden wir dann darüber ein bisschen morgen sprechen? Natürlich, wenn der Geist senkt, muss man mit ihm mit Wille arbeiten und ihn untersuchen. Dann, wenn der Geist sich zerstreut, muss man ihn sammeln. So wird jeder Atemzug von Anfang bis Ende klar empfunden. Und wenn es der Fall ist, auch wird der ganze Körper, diese karmisch sogenannte Karajakaya, karmisch erzeugte Körper, das die Grundlage für unsere Erfahrung von Atmung ist. Ohne karmischen Körper keine Atmung. Es wird auch sehr, sehr klar in Ganzheit erfahren. Deswegen der Buddha lobt Praxis von Anapanasati als beste Praxis, um stabile Körperlage zu entwickeln, die Voraussetzung dann ist für tiefere Samadhi. Aber darüber sprechen wir dann wieder morgen. Heute so viel, wir machen 15 Minuten Pause und hurra in, wieder in die Meditation mit mehr Klarheit und tieferen Sammlung.